Der TVIAK-Vertreter hielt am 13. Oktober auf der Sitzung des Ausschusses für Sonderpolitik und Nichtkolonialisierung der 71. UNO-Vollversammlung beim Thema internationale Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung des Kosmos eine Rede. Er sagte wie folgt: Heute trägt die Weltraumerschließung durch die TVIAK konsequent den friedlichen Charakter und wird unter einheitlicher Leitung des Staates forciert. Das staatliche Amt zur Weltraumerschließung der TVIAK hat im Februar nach dem 5-Jahre-Staatsplan für Weltraumerschließung den neu entwickelten Erdbeobachtungssatelliten Kangyongsong 4 in den Orbit erfolgreich gebracht und die Regierung der TVIAK hat auch in die internationalen Abkommen und Konventionen bezüglich des Weltraums eingetreten. Trotzdem versuchen die USA mit allerlei Mitteln die gesetzmäßige Weltraumerschließung der Republik im Wege zu stehen. Der sowjetische Grund soll heißen, unser Satellitenstaat verstöße gegen die Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates, die den Staat durch die Technik der ballistischen Rakete verbiete. Eben die USA haben mit Hilfe der Technik der ballistischen Rakete die meisten Satelliten aller Arten wie militärische Spionagesatelliten in den Kosmos gebracht. Es ist eine Unlogik, dass diese USA die rechtmäßigen Weltraumaktionen unserer Republik problematisieren. Die Republik wird auch künftig die friedliche Weltraumerschließung weiter forcieren und die internationale Zusammenarbeit und den Austausch in der Weltraumforschung und im Bereich des Satellitenstaates mehr aktivieren.